Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 450 an Schiller. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass ich mich freue, wieder einen Brief von Ihrer Hand zu sehen, möchte sich Ihre Gesundheit doch immer zunehmend bessern. Iffland hat seinen Essigmann fürtrefflich gespielt, naturell Studium, Überlegung, alte und gewohnte Übung dieser Rolle, Mäßigkeit, Mannigfaltigkeit, Lieblichkeit und Kraft war an ihm zu bewundern. Das Stück ging im Ganzen nicht fließend genug, weil unsere Schauspieler es erst vor kurzem gelernt hatten und nicht einmal so gut spielten, als sie fähig gewesen wären. Daher ihm selbst manches verloren ging und er statt eines freien Spiels hier und da Contenance brauchte, wobei er sich aber selbst meisterlich zeigte. Heute ist der Hausvater, was den Freitag gespielt wird, wissen wir noch nicht. Es ist wirklich der Pygmalion von Benda, der noch gegeben wird. Ich bin äußerst neugierig darauf. Das Stück kenne ich und habe es mehrmals gesehen. Es ist ein sehr sonderbares Unternehmen. Indessen ist doch Iffland viel zu klug, als dass er etwas wählen sollte, wo er nicht eines gewissen Effektes sicher wäre. Sie haben nächstens wieder Nachricht von mir, Weimar am 25. April 1798. G.